Ich gehe jetzt zu einer kritischen Untersuchung der Templer-Katastrophe über. Diese Untersuchung wird bestätigen, was wir bereits wissen, wie die ganze Geschichte der Templer, so ist auch das katastrophale Ende ein Lügengespinst. Nicht ein Lügengespinst in dem Sinne, dass völlige Erdichtung von Tatsachen vorläge. Nein, der angeblichen Ordenskatastrophe liegt ein Komplex echt geschichtlicher Ereignisse zugrunde. Es sind um das Jahr 1307 in Frankreich tatsächlich zahllose Menschen als Ketzer vernichtet worden. Man kann unter gewissen Beschränkungen sogar von einem Orden oder besser von zwei sprechen, der damals ausgerottet worden ist. Ich komme zum Schluss des Kapitels hierauf zurück. Manchem Leser wird schon gleich bei der obigen kurzen Angabe über die Veranlassung der Katastrophe einige Verwunderung angeflogen sein über die Psychologie der handelnden Hauptpersonen in diesem Drama. Auf der Bühne, auf den Brettern, die die Welt nur bedeuten, könnte man allerdings das Templer-Drama, so wie es gedichtet wurde, ohne großen Anstoß ob seiner Psychologie spielen lassen. Aber im Leben, das heißt als Ausschnitt ehemaliger lebendiger Erfahrung gesehen, gefällt uns die Psychologie der Akteure gar nicht. Sehen wir uns das Ding unter dem kritischen Mikroskop einmal genauer an. Am 13. Oktober 1307 wurde die Welt, die da ob nicht wenig erstaunte, durch die Nachricht von der erfolgten Verhaftung sämtlicher Templer in Frankreich überrascht. Nun, auch wir haben allen Grund zum Erstaunen. Da legte also in den zahlreichen Orten Frankreichs, in denen sich Templer angesiedelt hatten, ein Polizeileutnant den Rittern die Hand auf die Schulter und erklärte sie für verhaftet. Völlig von Überraschung gelähmt, ergaben sich die Ritter in ihr Schicksal und folgten den königlichen Beamten ins Gefängnis. Wie? War denn von dem ruchlosen Plane des Königs nichts, gar nichts durchgesickert? Waren die Beratungen Philipps mit seinen sauberen Ministern und mit Papst Clemens in aller Heimlichkeit vor sich gegangen, dass die Ritter von dem drohenden Unheil ganz und gar nichts erfuhren? Laut erhaltenem königlichen Manifest vom 14. September 1307 hat Philipp bereits einen Monat vor seinem Zugriff seine Beamten im Lande zugleich mit der Anweisung zur Inhaftierung von den fluchwürdigen Vergehen der Templer in Kenntnis gesetzt. Kein Warnungsruf ist an die armen Opfer gelangt, denn wirklich alle Beamten im Lande haben über das bevorstehende striktes Stillschweigen bewahrt. Sie müssen doch wohl nichts verraten haben, denn wie wäre es sonst begreiflich, dass sich die Tempelritter einfach verhaften ließen, ohne erbittertsten Widerstand zu leisten? Wir hörten oben von 15.000 Tempelrittern. Wohlverstanden, Rittern! Eine stattliche Zahl und eine starke Macht, wenn sie bewaffnet waren. Und den Rittern stand noch ein schlagkräftiges Heer sogenannter dienender Waffenbrüher zu Gebote. Man stelle sich nur vor, von dem ruchlosen königlichen Plan wäre etwas durchgesickert und die Ordensritter hätten Gegenmaßregeln getroffen. Mit der Verhaftung der Ritter hätte es äußerst böse ausgesehen. Aber zum Glück für König Philipp hielten alle Beamten dicht und die Templer konnten dingfest gemacht werden. Aber die Templerkatastrophe müsste keine dramatische Dichtung sein, wenn sie uns nicht mit Überraschungen bedächte. Der bisherige Siegelbewahrer Erzbischof Asselin von Narbonne, so berichtet die Überlieferung, weigerte sich, den banditenartigen Überfall als Staatsakt zu unterzeichnen und wurde durch den gewissenlosen Nogaret ersetzt, Seite 415. Doch auch der Erzbischof kann ja, trotzdem er mit dem Staatsakt nicht einverstanden war, geschwiegen haben, gewiss. Was sollen wir aber von den Ordensrittern halten, wenn wir Folgendes hören? Papst Clemens hat schon monatelang vorher den Ordensmeister Jakob von Molay von den gegen die Templer erhobenen Anschuldigungen in Kenntnis gesetzt und Molay verlangte damals selbst eine genaue Untersuchung wegen der Verbrechen, die man seinem Orden zur Last legte. Seite 413. Also war der Ordensmeister und durch ihn ganz gewiss auch die Ritter wenigstens von den ausgestreuten Anschuldigungen unterrichtet. Doch von dem geplanten Staatsakt brauchten Molay und die Ritter noch nichts erfahren zu haben. Aber nun beginnen wir wirklich zu staunen, denn trotz aller Vorsicht war von dem Anschlag doch eine leise Kunde durchgesickert. Beweis dessen ist die Reise des Großpräzeptors Perraud zum Papst Anfangs Oktober sowie der Austritt mehrerer Mitglieder aus dem Orden gerade in dieser kritischen Zeit, Seite 416. Es war also tatsächlich eine leise Kunde durchgesichert und schon diese Tatsache reicht hin, um die angeblichen Verhaftungen der Ordensritter, das heißt ihre angebliche völlige Arglosigkeit und Willenslähmung ins Reich der Fabel zu verweisen. Wenn nur das Allermindeste von dem königlichen Plane durchsickerte, musste sich alsbald die allerleiseste Kunde in der Ordensritterschaft lawinenartig verbreiten. Dann hätten aber die bedrohten Templer nicht gezögert, sich gehörig zum Gegenschlage vorzubereiten, und glattweg verhaften lassen hätten sich dann wohl nur wenige Ordensmitglieder, die überschwängliches Vertrauen in die Redlichkeit des königlichen Monarchen besaßen. Das unverständliche Verhalten der Ordensritter vor ihrer Verhaftung ist das erste psychologische Rätsel, das uns das Templerdrama aufgibt. Ein anderes psychologisches Problem betrifft König Philipp als den Urheber der Katastrophe. Was soll doch den Monarchen veranlasst haben, den Orden zu vernichten? Die Gier nach dem großen Besitztum und den reichen Schätzen des Ordens. Die durch Kriegshändel gänzlich geleerte Staatskasse musste und sollte durch den Zugriff auf das Vermögen der Templer wieder gefüllt werden. Gerade vom Templerorden hatte sich der König, wie die Quellen wissen wollen, bereits die stattliche Summe von 500.000 Pfund abgeborgt. Glückte nun der vernichtende Schlag, so war Philipp nicht nur seiner Schuld ledig, sondern konnte obendrein durch Beschlagnahme der Ordensgüter eine neue, ergiebige Einnahmequelle erschließen. Solche allgemeinen Erwägungen klingen zwar ganz einleuchtend und scheinen geeignet, Philipps Staatsakt zu erklären, aber eine kleine Untersuchungsprobe genügt, um die Unsicherheit der sachlichen und psychologischen Basis herauszufinden. Die Geschichte berichtet nämlich, dass in jenem kritischen Jahre Philipp IV. Mit dem Orden in einem außerordentlich guten Einvernehmen lebte. Wir hörten bereits, dass er nicht vergeblich an die Kassentür des Ordens anklopfte, wenn er Geld brauchte. Andererseits hören wir nichts davon, dass die Ordensleitung nun plötzlich den weiteren finanziellen Forderungen des Monarchen gegenüber den armen oder geizigen Mann gespielt hätte, dass sie nicht bereit gewesen wäre, weitere Geldmittel der Staatskasse zur Verfügung zu stellen. Es war sogar, wenn wir der Überlieferung glauben wollen, ein Lebenszweck des reichen Ordens geworden, mit Geld Geschäfte zu machen. Hatten doch die Templer im Mittelalter den eigentlichen Geldhandel in Händen. Seite 413, Anmerkung 1. Wenn also Philipp für die Staatskasse Geld benötigte, so war es ein bequemer und ganz ungefährlicher Weg, dazu nach Lage der Dinge sicher nicht aussichtslos, wenn er bei dem Bankierorden weitere Anleihen tätigte.